Die ausländischen Persönlichkeiten würdigen den Genossen Kim Il-sung hoch. In den Glückwunschadressen und Briefen zum Tag der Sonne haben der Vorsitzende der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der Vorsitzende der dänischen Gesellschaft für Freundschaft mit der DVJK, der Generalsekretär des chinesischen Volksvereins Regenbogen, der Chef der russischen Gruppe für Solidarität mit der DVJK und der Leiter der pakistanischen Zuze-Studengesellschaft hervor, dass Genosse Kim Il-sung ein großer Führer gewesen sei, der sein ganzes Leben für den Aufbau einer gerechten und unparteiischen Welt auf der Grundlage der Souveränitätsidee und des Sozialismus eingesetzt habe. Weiter würdigten sie die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um das Gedeihen des sozialistischen Korea, das Glück des Volkes und die Souveränität der Welt.